Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5, Stuttgart, den 17. März 94. Ich habe jetzt meinen Aufenthalt verändert, und zwar in Rücksicht des gesellschaftlichen Umgangs sehr vorteilhaft, weil hier in Stuttgart gute Köpfe aller Art und Hantierung sich zusammenfinden. Ich kann es mir nicht verzeihen, dass ich diesen Entschluss nicht früher gefasst habe, denn selbst in Rücksicht der Finanzen hätte ich nicht viel dabei verloren. Nun werde ich einige Monate angenehm hier zubringen, denn vor Ende Mai werde ich wohl nicht abreisen. Ich hoffe, meinem Vater hier nicht ganz unnützlich zu sein, ob ich gleich von den Verbindungen, in denen ich bin, für mich selbst nichts erwarten kann. Die Militärakademie ist jetzt aufgehoben, und dies wird mit Recht beklagt, obgleich sie nicht mehr in ihrer Blüte war. Außer den beträchtlichen Revenuen, welche Stuttgart daraus zog, hat dieses Institut ungemein viel Kenntnisse, artistisches und wissenschaftliches Interesse unter den hiesigen Einwohnern verbreitet. Da nicht nur die Lehrer der Akademie eine sehr beträchtliche Zahl unter denselben ausmachen, sondern auch die meisten subalternen und mittleren Stellen durch akademische Zöglinge besetzt sind. Die Künste blühen hier in einem für das südliche Deutschland nicht gewöhnlichen Grade, und die Zahl der Künstler, darunter einige keinem der eurigen etwas nachgeben, hat den Geschmack an Malerei, Bildhauerei und Musik sehr verfeinert. Eine Lesegesellschaft ist hier, welche des Jahres 1300 Gulden aufwendet, um das Neueste aus der Literatur und Politik zu haben. Auch ist hier ein passables Theater mit einem vortrefflichen Orchester und sehr gutem Ballett. Unter den Künstlern ist Dannecker, ein Bildhauer, bei weitem der Beste, ein wahres Kunstgenie, den ein vierjähriger Aufenthalt in Rom vortrefflich gebildet hat. Sein Umgang tut mir gar wohl und ich lerne viel von ihm. Er modelliert jetzt meine Büste, die ganz vortrefflich wird. Miller wird vielleicht auf Ostern mit meinem Kupferstich fertig sein. Hedge ist dir schon bekannt, dieser aber ist, was das Genie betrifft, mit Dannecker nicht zu vergleichen. Ein anderer sehr geschickter Bildhauer, der mit Dannecker zugleich in Rom war, ist Schäffauer. Unter den Tonkünstlern ist zum Steg der geschickteste, der aber mehr Genie als Ausbildung besitzt. Unter den Gelehrten ist ein katholischer Kaplan des vorigen Herzogs namens Werkmeister vorzüglich, und mir ist er es durch sein Interesse für die Kantsche Philosophie noch mehr. Übrigens gibt es unter der gelehrten Klasse mehr Mittelköpfe als vorzügliche Genies, wobei man sich aber nicht immer schlimmer befindet. Mein Fleiß wird diese 8 Wochen durch nicht sehr groß sein, aber es wird mir nach einer 8 Monate langen Dürre wohltun, mich wieder unter denkenden Menschen zu befinden. Ich habe dir noch immer nichts geschickt, weil es an der Abschrift meiner Korrespondenz fehlt, welche nicht ohne vorhergegangene Revision des Manuskripts von meiner Seite geschehen kann. Ich habe aber schon 8 Wochen ganz in dieser Materie pausiert, um den Plan zu meinem Wallenstein weiter auszuarbeiten. nach und nach reift dieser doch zu seiner Vollendung heran, und ist nur der Plan fertig, so ist mir nicht bange, dass er in 3 Wochen ausgeführt sein wird. Mit meiner Gesundheit ging es bis jetzt leidlich, und sonst ist alles wohl, und der Kleine macht uns mit jedem Tag mehr Freude. Dein S.